beschissen war die Nacht. Hab an dich nur gedacht. Bin im Kopf wieder klar. Doch du bist nicht da, das hab ich nicht verdient. Hast mir die Liebe versaut. Ich hab dir immer vertraut. Dir zu glauben ist schwer. Ich vermiss dich so sehr. Ich geb noch lange nicht auf. Beschissen war der Tag, weil ich dich immer noch mag. Hab dich wieder gesucht, mich selber verflucht, doch ich weiß längst Bescheid. Hast mir die Liebe verletzt.